Hallo Leute, ich bin's, der Trucker und König der Autobahn. Ha! Letztens, da ist mir ein Ding passiert, ich sage euch. Ich war mit meinem Bock gerade unterwegs auf der A3. Da kam ich in eine Großbaustelle. Junge, Junge. In beiden Richtungen nur eine Fahrspur. Keine Überhol- oder Ausweichmöglichkeit. Tja, und dann ist es eben passiert. Gerade an dieser Engstelle hat's mir einen Reifen zerlegt. Wär's ein Zwillingsreifen gewesen, wäre nicht so schlimm. Aber nein, ein einzelner. Tja, und so ist hier folgende Geschichte passiert. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau und 10 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf. Naja, ich hielt also an, um mir das Malheur anzusehen. Zusammen mit meinem Werkzeugkasten, in dem sich dummerweise nur eine Kombizange und längst vergessene Schmuggelzigaretten aus irgendeiner Tschechien-Tour befanden, machte ich mich auf die Suche nach dem Reservereifen. Lange nicht mehr benutzt, das Ding. Naja, als ich ihn jedenfalls fand, stellte ich fest, dass das Teil nicht besser aussah als der kaputte. Aber er hatte noch Luft. Ich hatte keine andere Wahl. Allerdings hatte ich auch momentan mehr damit zu tun, die Schmuggelkippen an ein paar aufgebrachte Stauteilnehmer zu verhökern. Natürlich mit Gewinn. Ich bin ja nicht blöd. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 20 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf. Okay, nachdem niemand einen passenden Radmutterschlüssel dabei hatte, begann ich also nun mit meiner Kombizange die total zugerosteten Radmuttern zu lösen. Ha, scheiße fest die Teile. Der Stau hatte sich in der Zwischenzeit schon auf die Gegenfahrbahn ausgeweitet und einige dieser zahlreichen Gaffer, die sich um mich herum versammelten, begannen schon Wetten abzuschließen. Irgendwann bemerkte ich auf der Gegenfahrbahn den Ü-Wagen eines Fernsehsenders und plötzlich standen da zwei Typen bewaffnet mit Kamera und Mikrofon mir und fragten, ob sie mich bei meiner Arbeit ein bisschen filmen dürften. Ich willigte ein und schließlich machte mir der Kamerascheinwerfer ein bisschen Licht in die einsetzende Abenddämmerung. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 30 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf. Ja, mittlerweile war es tiefste Nacht geworden und ich hatte mit meiner Kombizange schon zwei Radmuttern gelöst. Toll! Nur was mich etwas störte, war das Wummern der Bundeswehrhubschrauber, die zusammen mit dem THW und dem Roten Kreuz irgendwelche Fresspakete oder sowas ähnliches auf die Stauteilnehmer abwarfen. Der ADAC versorgte die Frierenden mit warmen Decken und Gulaschkanonen. Aber einen passenden Radmutterschlüssel haben die auch nicht dabei gehabt, war ja klar. So kämpfte ich also weiterhin bewaffnet nur mit meiner Kombizange einsam an der Front gegen die verrosteten Radmuttern. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 40 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf. Tja, Freunde, der Grund, warum ich dennoch in notärztliche Behandlung musste, war folgender. Als ich in den Morgenstunden des nächsten Tages mit meiner Reparatur fertig war und hinten meinen Hänger öffnete, um den kaputten Reifen einzuladen, fiel mir plötzlich wieder ein, was ich geladen hatte. Und da sahen auch leider einige der unfreiwilligen Stauteilnehmer. Palettenweise neue Werkzeugkästen mit Radmutterschlüsseln in allen Größen und Varianten. Aua. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 50 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alle hupen wie die Sau, 60 Kilometer Stau. Reifenpanne auf der A3, keiner kommt an mir vorbei. Alles regt sich tierisch auf, doch da geb ich gar nichts drauf. We'll